Ich hab einen toten Hund gefunden, überfallen in einer Vollmondnacht. Stundenlang leckte ich seine Wunden und hab ihn mit nach Haus gebracht. Baute für ihn eine Hundehütte, hab ihn zärtlich hinterm Ohr gekrault. Doch ach, mein langes weißes Haar wird schütte, während er von innen fault. Ich bin so allein, nur mein toter Hund hält zu mir. Ich bilde mir ein, dass er so ein kleines bisschen lebt. Toter Hund, komm her, heute graul ich dir das Fell. Und ich wedel deinen Schwanz, und dafür liebst du mich noch mehr, gell? Ich hab eine tolle Frau gefunden, und in einer klaren Vollmondnacht küssten wir uns beide stundenlang, und dann hat sie mich nach Haus gebracht. Schaute mit mir in die Hundehütte, danach hab ich sie am Ohr gepackt. Ich hackte sie in mundgerechte Stücke, doch mein Hund lehnte sie ab. Ich bin so allein, nur mein toter Hund hält zu mir. Ich bilde mir ein, dass er so ein kleines bisschen lebt. Toter Hund, komm her, heute graul ich dir das Fell. Und ich wedel deinen Schwanz, und dafür liebst du mich noch mehr. Ausgestopfter Hund, Innereien, Leichenfäule, tote, tolle Frau. Oh, was haben wir falsch gemacht? Langes, weißes Haar. Und wohin mit all dem Blut? Schau, ich färbe meine Haare rot. Nur so wird endlich alles wieder gut.